der Lenz ist da, mein Herz ist deinem Herzen nah. Alles in mir sehnt sich nach dir, schenk dich dem Frühling und schenk dich mir. Die Fenster auf, der Lenz ist da, und jeder Blick sagt lachend ja. Was sagst denn du, was sagst denn du, was sagst denn du dazu?